Geißel von unheimlicher Kraft. Die Hölle ist nicht der schlechteste Platz. Es gibt kein Zurück, es gibt kein Versteck. Terroristen von unheimlicher Kraft. Die Hölle ist nicht der schlechteste Platz. Aus der Tiefe, aus dem Stein. Nicht verwandeln und hilf nicht ein. Aus der Liebe, aus dem Stein. Nicht verwandeln und hilf nicht ein. Der Satan hat seine Hand ausgestreckt. Er greift auf dir mit der Streiterhand. Von Angst gelähmt, ob der dir fast den Verstand. Aus der Tiefe.